Das hat bei mir noch keine gemacht, insistiert Harry im berühmtesten Sandwich-Restaurant New Yorks, im Katz Delikatessen, als es darum geht, ob eine Frau ihm schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht hat. Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken? Fragt er Sally, woraufhin diese ihm unter lautem Stöhnen und den pikierten Blicken der anderen Gäste den wahrscheinlich berühmtesten Orgasmus der Hollywood-Geschichte aufführt. Wenn wir herausragende Sandwiches essen oder fantastischen Sex haben, oder aber wenn wir einer unterhaltsamen Geschichte lauschen, bei der wir etwas Neues erfahren, so wie Harry in Harry und Sally, wird ein Botenstoff ausgeschüttet, der uns signalisiert, was auch immer du da gerade tust, mach weiter, es ist großartig. Das ist der Effekt von Dopamin, unserem Antriebs- und Motivationsbotenstoff. Ihn Glückshormon zu nennen, wäre zu kurz gegriffen. Der Neuroendokrinologe Robert Sapolsky fasst den Mechanismus treffender zusammen. Bei Dopamin geht es nicht um Vergnügen. Es geht um die Erwartung von Vergnügen. Es geht um das Streben nach Glück und nicht um das Glück selbst. Dopamin fördert Lernprozesse und das Speichern von Informationen. Wenn Sie sich für etwas interessieren, steigt Ihr Dopaminspiegel. Sie werden sich dann eher daran erinnern, weil das Dopamin Ihr Gehirn quasi wie Wachs ein wenig anwärmt, damit sich die neuen Eindrücke besser einprägen. In diesem Zustand sind wir zwar gebannt und aufmerksam, aber nicht gestresst. Ein besonderer Aspekt dabei ist die vom Körper ersehnte Hoffnung auf ein Happy End. Wenn in einer Erzählung unsere eigenen Emotionen mit denen der Figuren verbunden sind, suchen wir natürlich nach einer wünschenswerten Auflösung, die uns ein gutes Gefühl vermittelt. Dieses Wohlgefühl und unser Wunsch danach sind das Ergebnis von Dopamin.